Deutschlandfunk Kultur Feature. Today's show is all about smart cities. Reference ID 08 Düsseldorf 13. Created 2008-03-17 at 1836. Classification sensitive but unclassified. Not for internet distribution. Originated AM Consul Düsseldorf, Germany. Subject Video Surveillance in Germany. Im WikiLeaks-Archiv mit dem Konvolut von Edward Snowden befindet sich ein Dokument aus dem Jahr 2008. Gesendet aus dem US-amerikanischen Generalkonsulat in Düsseldorf an das State Department in Washington, D.C. Die Aufzeichnung eines Gespräches des damaligen Polizeipräsidenten des Polizeipräsidiums Düsseldorf, Herbert Schenkelberg, mit dem US-amerikanischen Generalkonsul. Thema ist die Videoüberwachung des öffentlichen Raumes in Deutschland. Der Polizeipräsident beklagt ihre mangelnde Effektivität. Die Bildauflösung der Aufzeichnungen sei gering. Auch müssten die Videoaufnahmen personalintensiv auf Monitoren überwacht werden. Zudem sei der Datenschutz in Deutschland sehr strikt und die Aufzeichnung personenbezogener Daten im öffentlichen Raum nur äußerst eingeschränkt möglich. Now tonight's TED Talk is about big data first. Now big data is probably the hottest phrase in town. Sonne, Mond und Sterne. Oder auch Laternen können mehr als Licht. Ein Feature von Nora Bauer. Seither ist viel Wasser den Rhein heruntergeflossen. Vor allem haben die Kommunen, die verantwortlich sind für alles, was den Schutz und die Versorgung des öffentlichen Raumes betrifft, die unendlichen Möglichkeiten der Digitalisierung entdeckt. The New York Times, http://nyti.ms/1csxvi3. Die Lampen sind an und sie beobachten dich, lese ich in der New York Times auf der ersten Seite der Ausgabe vom 17. Februar 2014. Dem Artikel zur Folge hat der Betreiber des Liberty International Airport auf der Westseite von New York City in Newark gelegen 171 neue LED-Straßenlaternen installieren lassen. Sie verbreiten ein sauberes, weißes Licht. Aber sie können noch viel mehr. Ausgestattet mit speziellen Chips und Sensoren, dazu über WLAN mit einem Computer und untereinander verbunden, sind sie fähig, Bewegung, Geräusche, längliche Linien und verdächtige Aktivitäten zu erkennen und das Sicherheitspersonal zu alarmieren. Es gibt kein häufigeres und unauffälligeres Möbel im öffentlichen Raum als eine Straßenlaterne. Zählen Sie mal nach. Alle 40 Schritte steht eine. Weltweit sind es um die 4 Milliarden. Wenn Laternen die Überwachung des öffentlichen Raumes übernehmen könnten, wie das der Artikel in der New York Times suggeriert, wären die Sorgen des ehemaligen Düsseldorfer Polizeipräsidenten Schenkelberg und seiner Kollegen in den Diensten mit einem Handstrich vom Tisch. Ich gehe vor das Haus und betrachte die Lampen am Straßenrand mit plötzlichem Unbehagen. Es ist eine Sache, im Internet und den sozialen Medien alles Mögliche über mich preiszugeben. Das mache ich ja freiwillig. Aber würden Sie sich wohlfühlen, wenn Sie das Haus verlassen und sofort jeder Ihrer Schritte registriert wird? Die Kombination von magischer Technik mit der Not der Kommunen, Energie sparen zu müssen, macht es möglich. Schreibt die New York Times. Amerika ist vielleicht weit entfernt, aber wie sieht es damit hierzulande aus? Es lässt mich nicht mehr los. In den vergangenen Wochen habe ich unzählige Gespräche geführt. Mit Lampenherstellern, Verantwortlichen verschiedener Kommunen und Stadtwerke, mit Energielieferanten, mit Mobilfunkbetreibern, Datenverarbeitern, Datenhändlern, Datenschützern, Hackern und sogar Soziologen. Ich bin keine Elektrofachfrau oder IT-Profi. Von Fernmeldetechnik und Digitalisierung verstehe ich nichts. Ich bin zu dem Schluss gekommen, Der ehemalige Polizeipräsident von Düsseldorf kann sich bequem zurücklehnen. Es wird alles getan, damit er sich nicht wieder bei den Amerikanern darüber beklagen muss, dass es so kompliziert sei, personenbezogene Daten zu erheben. Aber anders, als man es vielleicht erwartet. Öffentlicher Raum ist das, wo die Menschen öffentlich Zugang haben. Also alles, was nicht Privatgelände ist. Natürlich erstmal alles an Straßenwegen und Plätzen, was es in den Städten und Gemeinden gibt, wo jeder lang gehen kann. Es gibt aber natürlich auch den öffentlichen Raum beispielsweise in Einkaufszentren, in Parkhäusern. Nach der Definition von dem Datenschutzgesetz ist der öffentliche Raum auch etwas, was eben jeder, der dort etwas erledigen will oder dahin möchte, ohne weiteres Zutritt hat. Typischerweise Geschäfte, Schwimmbäder, Kinos, Theater, alles das zählt auch zum öffentlichen Raum. Das ist Helga Block. Sie ist die Datenschutzbeauftragte von Nordrhein-Westfalen. Im öffentlichen Raum können sich alle Menschen frei, also unbeobachtet, bewegen. An sich darf eine Kommune zum Beispiel jetzt nicht sagen, ich überwache jetzt meinen Marktplatz mit einer Videokamera. Das dürfen sie nicht. Aber sie könnten sagen, beispielsweise am Rathaus, da gibt es Bereiche, das gehört mit zu meinem Hausrecht. Und dort könnte natürlich dann eine Kommune, wie ein privater Betreiber eines Parkhauses, in den Rahmen, der ist sehr eng, aber das dürfte dann die öffentliche Stelle nicht weniger als der private, aber eben auch nicht mehr. IP-Adressen, persönliche Kennung, Online-IDs, alle Dinge, die eben auf eine Person zurückführen können, die eine Person identifizierbar machen. Und insofern denke ich, ist der Begriff des Personenbezugs oder der Personenbeziehbarkeit ja schon ein zwar recht schwierig, in vielen Fällen anwendbarer, aber dennoch operabler Begriff, den wir ja auch, seit es Datenschutzgesetze gibt, anwenden. Das ist Johannes Kaspar, der Datenschutzbeauftragte der Hansestadt Hamburg. Personenbezogene Daten sind nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa durch spezielle Gesetze, den Datenschutz eben, geschützt. Daten ohne Personenbezug sind nicht geschützt und können frei erhoben werden. Wenn Sie Parkplätze Sensorsysteme einsetzen und sehen in etwa, es sind im innerstädtischen Bereich 2560 Parkplätze frei und können jetzt über die Handys, über Apps den betroffenen Verkehrsteilnehmern einfach zuweisen, wo sie parken können, dann ist das nicht unmittelbar datenschutzrelevant. Datenhändler und Überwachungsspezialisten müssen also, auf dem Weg an Daten zu kommen, die über Individuen etwas aussagen, nach Möglichkeiten suchen, den Datenschutz zu umgehen. Das tun sie, indem sie massenhaft Daten sammeln. Denn mit dem richtigen Algorithmus lassen sich aus den Massen Rückschlüsse auf individuelles Verhalten und einzelne Personen ziehen. The company actually started out as an LED lighting company, but pretty quickly we made the observation that there are 4 billion outside HID lights, high intensity discharge lights, 4 billion, a number of them quite frankly at airports. And pretty much everyone knows that in the next 15 or 20 years, all of those lights are going to be converted to LED because you save 70% of the energy right off the top. And instead of burning out every 2 years like the current HID lights do, they last 10 years. So these lights are all going to get changed. But the important observation is the new LEDs run off of direct current or DC, just like a laptop. And just like a laptop, you need a power adapter. And so another name for a power adapter is a DC power supply. So that means that we're going to install 4 billion DC power supplies 20 or 30 feet up in the air, and the labor to go do that is already paid for by the light. So the question really is, if you're going to install 4 billion DC power supplies 20 feet up in the air, what else could you do? Das ist Hugh Martin. Er war mal Leiter der Konstruktionsabteilung bei Apple und ist CEO der Firma Sensity Systems mit Sitz im Silicon Valley in Kalifornien, die mal als Lampenhersteller angefangen hat, aber mittlerweile höhere Ziele verfolgt. In den folgenden Jahren werde man alle Leuchten im öffentlichen Raum weltweit auf LED umstellen, behauptet Hugh Martin, weil man damit 70% der Energie einsparen kann bei einer 5-mal so hohen Lebensdauer der Lampen. LED-Leuchten laufen mit Gleichstrom, das sei quasi Laptop-Technik. Man werde also praktisch weltweit 4 Milliarden Laptops in 6 Metern Höhe anbringen, deren Installationskosten durch die Beleuchtung schon gedeckt sind. Und Hugh Martin fragt sich nun, was man damit noch alles anstellen kann, außer Licht machen. And the answer is, you can build an amazing network on top of that. Every really important network in the history of our country has gotten started on top of some kind of infrastructure. So the railroads, it was telegraph and then telephone. So these 4 billion lights, they're a platform, and they are just sitting there waiting for this network to be built. So what do you want to do with it? And we think the answer is you want to get information about the environment around the light. So we gather sensory information about what's going on around the light, and then we make it available. Seine Antwort ist verblüffend einfach. Er möchte ein Netzwerk aufbauen auf der Basis der 4 Milliarden Lampen. Alle wichtigen Netzwerke seien auf bereits bestehender Infrastruktur errichtet worden. Telegrafennetz und dann das Telefonnetz wurden zum Beispiel auf das Eisenbahnnetz aufgesattelt. Die Lampen warteten nur darauf, vernetzt zu werden. In so einem Netz sammelt man dann mit Sensoren Informationen über die Umgebung der Lampe und macht die Daten nutzbar. A sensor can be just about anything. It could be temperature, but importantly, it could be video. It could be the activity of smartphones in the immediate area of the light. It could be parking. We can tell when there's a parking slot available or not. You can, as a potential revenue generator, the information about what smartphones are doing and how people are moving around in the airport, that's all available, and you could get that off of the lights that are already generating this return. You can keep track of what kind of movement is going on, the behavior of cars, how long do they stop, when have they been there too long, what kind of cars are there, as well as movement of people in and out of the terminal. Den jugendlich wirkenden Hugh Martin hält es während des Interviews vor Begeisterung kaum im Sessel. Sensoren stecken ja heute überall drin. Im Auto, im Gemüseregal vom Supermarkt, im Rauchmelder, im Smartphone, in der Kamera. Sie sind winzig klein, messen exakt jede Veränderung in ihrer Umgebung und melden ihre Beobachtungen über das Netz, das Internet, mit dem sie verbunden sind, an einen Rechner. Sie sind das, was einen Gegenstand smart, intelligent, eben wahrnehmungsfähig im technischen Sinne macht. Ihre Zahl verdoppelt sich weltweit alle 5 Jahre. Für Hugh Martin kommt es vor allem auf die sensorischen Augen in seinen Lampen, die Kameras, an. Um zu sehen, was sie sehen, muss man nicht erst einen Monitor überwachen. Sie senden Signale an einen Rechner. 2013 hat seine Firma auf dem Flughafen von Newark, Sie erinnern sich an den Artikel in der New York Times, 171 LED-Lampen installiert, die mit Hilfe von Sensoren all das können, was er da aufzählt. Die Außentemperaturen messen, freie Parkplätze erfassen, aber auch Smartphone, die vorbeilaufen. Welche und wie viel Bewegung stattfindet, zu welcher Uhrzeit, an welchem Ort. Dabei generieren die Sensoren keinerlei personenbezogene Daten. Sie messen nur massenhaft Verhalten. Genial. Man kann es an der Straßenbeleuchtung sehr gut erkennen, weil die Straßenbeleuchtung unten immer durchsichtiges Glas hat und kein Milchglas. Und dann sehen Sie eigentlich einzelne Punkte. Es sind alles die LED-Lichtpunkte, die es dort sind. Und genauso sieht es dann auch in der Laterne eben aus. Das ist Holger Kahl vom Kölner Energielieferanten Rheinenergie. Straßenbeleuchtung gehört in den Verantwortungsbereich der Stadt, ja, aber die hat das ja dann vergeben in der Regel an die Stadtwerke. Wir waren ja früher hier das einzige Stadtwerk noch aus der Vergangenheit heraus und hatten die Straßenbeleuchtung, aber das ist im Besitz der Rheinenergie. Dann gibt es einen Nutzungsvertrag quasi und dann wird Strom bezahlt von der Stadt Köln und die Nutzung der Leuchten. Normal rüsten wir immer dann um, wenn ein bestimmtes Alter der Laterne erreicht ist, wenn wir sowieso umrüsten würden, rüsten wir gleich auf LED um. Bis zu seinem Ruhestand vor einem Jahr war er der Leiter des Projekts Klimastraße im ruhigen Kölner Stadtteil Nippes. Sein Nachfolger ist der Ingenieur und Betriebswirtschaftler Christian Remakli. Jung, dynamisch und aufstrebend. Die Klimastraße gibt es seit Ende 2012, Anfang 2013, war die Initialzündung mit der Stadt Köln. Die Klimastraße ist ein Teilprojekt der Smart City Cologne. Smart City Cologne ist ein Zusammenschluss zwischen der Stadt Köln und der Rheinenergie, die das Ziel hat, mit verschiedenen Partnern aus Wirtschaft, Privatleuten, Initiativen etc. neue innovative Techniken für eine smarte und urbane Stadt zu entwickeln und voranzutreiben. Ich überlege einen Augenblick, kann eine Stadt auch nicht urban sein? Das Kölner Straßendigitalisierungsexperiment ist mir aufgefallen durch ein Schriftband quer über der Fahrbahn. Klimastraße steht darauf. Da habe ich mich natürlich gefragt, ob hier eventuell etwas ausprobiert wird, was irgendwie mit den Ideen von Sensity CEO Hugh Martin zu tun haben könnte. Die Straßenlaternen wurden komplett auf LED umgerüstet. Die Straßenlaternen wurden smart gemacht, sprich, es ist ein kostenloses WLAN auf dieser Straße eingeführt worden. Wir haben verschiedene Parkraumsensoren an die Laternen montiert, sprich, wir können die Parkplätze hier auf der Klimastraße überwachen, selektieren und können so Informationen geben, wo Parkplätze frei sind und so den Parkplatzsuchverkehr reduzieren. Wir haben an die Laternen Umweltsensoren angehangen, das heißt, wir messen verschiedene Umweltdaten. Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Feinstaub, Lautstärke, Ozoneinstrahlung etc. pp. Also eine Menge von Umweltdaten. Das ist eine riesige Liste, die wir hier generieren an Daten. Ein Partner im Kölner Projekt Smart City, und die Klimastraße ist ein Teil davon, ist die Firma Philips. Erklärt mir Philipp Wust, Leiter der Abteilung öffentliche Beleuchtung, Planung und Neubau bei der Rheinenergie. Also wir haben in Köln selber, auch Klimastraße, haben wir das System CityTouch eingesetzt. Die haben wirklich eine SIM-Karte drin und kommunizieren mit dem Server bei Philips. Und wir haben eine Serveroberfläche, mit der wir wie bei Google durch die Stadt durchfahren können und eben entsprechend die Leuchten sehen, steuern können, beeinflussen können und auch Daten herausbekommen, ist die momentan in Betrieb, läuft die, funktioniert die, welcher Energieverbrauch ist dort. Die Leuchten funken alle ins Internet hinein, in die Cloud. Und dort oben wird das alles gesammelt, die Informationen, und die gehen dann übers Internet zu dem Betreiber, zu den Stadtwerken. Hinzu kommt noch, dass die Leuchte sich automatisch im System lokalisiert. Da ist ein kleiner GPS-Empfänger drin, wie beim Navigationssystem. Und die Leuchte schickt auch diese Daten in das System hinein. Und der Stadtwerke-Mitarbeiter loggt sich ein mit seinem Zugang, guckt auf eine Art wie Google Maps-Karte und sieht dann einen kleinen Punkt dort in der Straße, wo ich gerade eine Leuchte installiert habe. Und dann kann er draufklicken und dann kann er sofort ablesen, was das für eine Leuchte ist, wann sie installiert worden ist und die ganzen anderen Betriebsparameter. Gerd Wiesemann leitet bei der Firma Philips Lighting das Marketing für öffentliche Beleuchtung. Im feinen englischen Zwirn sitzt er mir in der Lobby eines Hamburger Nobelhotels gegenüber und lässt sich von meiner Begeisterung anstecken. Die Rheinenergie in Köln arbeitet mit Straßenlampen von Philips. CityTouch heißt das System. Mileweit Legend die Lampe. LEDs auf Metallkernplatinen in verschiedenen Baugrößen ermöglicht den modularen Aufbau und somit Austausch der LED-Einsätze. LED-Module von 1225 bis 16480 Lumen. Empfohlen in warmweiß 3000 Kelvin oder neutralweiß 4000 Kelvin, auch verfügbar in kaltweiß 5600 Kelvin. Philips Standard für nahezu alle Leuchtenneuentwicklungen. Im Vergleich zu herkömmlichen Lichtquellen Senkung des Energieverbrauchs um bis zu 70%. 30 Lichtpunkte, 60.000 Betriebsstunden, nahezu wartungsfrei. Install and forget. Und was kann so eine Lampe noch? Bewegungsmelder, die kann man heute klein machen. Wir sind dabei, wie viele auch, über Sensorik, über Geräuschpegelmessung zu gehen. Dann kann ich die Leuchten ja, wenn niemand dort ist, auf 10% herunterdimmen. Ein ganz leichter Lichtteppich bildet mir also den Weg aus. Und jetzt nähert sich der Radfahrer und dann geht die Leuchte hoch auf 100%, meinethalben. Und sie gibt das Signal an die nächsten zwei noch weiter. Achtung, hier kommt ein Radfahrer, und dann gehen die auch schon mal hoch. Sodass dann also der Radfahrer auch nicht in einen dunklen Teppich reinfährt, sondern er sieht dann vor sich das Licht so, sozusagen mit seiner Fahrt, also sich auch entwickeln und in Betrieb gehen. Die Kunst daran ist, dass das nicht hektisch angeht wie bei der Disco, sondern dass es ganz gemütlich hochgefahren wird und dann wieder runterfährt. Dieses System wurde im Hamburger Hafen schon ausprobiert. Und weil ich gerade in der Stadt bin, gehe ich da mal vorbei. Wir haben auf einer Strecke von 2,7 Kilometern Straßenlänge verschiedenste Sensoren eingesetzt. Wenn in der Nacht im Hafen jemand lang gehen sollte oder mit dem Fahrrad von seiner Arbeit kommt, wäre es natürlich gut, dass er seinen Fahrradweg sehen kann. Wenn da keiner ist, braucht das auch kein Licht da zu sein. Das heißt, wenn die Beleuchtung so sensibel ist, dass sie darauf reagiert, dass jemand mit dem Fahrrad dann langfährt und für die Phase der 10 Minuten vorher und 10 Minuten nachher eben die Beleuchtung gewährleistet, ist das gut. Das ist Sebastian Sachse, Mitglied der Geschäftsleitung der Hamburg Port Authority. Ein typischer Hamburger. Seine Vorfahren könnten schon vor 1000 Jahren die Ladung ihrer Kocken im Hamburger Hafen gelöscht haben. Sebastian Sachse hat im Hamburger Hafengelände LED-Lampen auch mit diesen sehenden Sensoren ausrüsten lassen. Wir haben darüber feststellen können, dass man natürlich Energieeinsparungen machen kann, wenn man die Beleuchtung in gewisser Art und Weise anpasst den jeweiligen Umständen. Und nicht nur das. Das Port Traffic Center, so nennen wir das, bietet die Möglichkeit, alle Bewegungen auf den drei Verkehrswegen zu registrieren und den Hafen darüber zu steuern. Digitalisierung ermöglicht heute, dass man verschiedene Puzzlebausteine macht, die in der Architektur aber so auslegt, dass die Puzzlebausteine zueinander passen. Die Informationen, wo die Schiffe sind und wo die Autos sich befinden, werden auf dem Portmonitor angezeigt und den kann man sogar nicht nur für Schiffspositionen verwenden, sondern wir haben im Prinzip diesen Portmonitor in der Architektur so angelegt, dass auf dem auch gezeigt werden kann, wo sich Autos lang bewegen auf unseren Straßen. Und wir haben auch erste Erfahrungen gesammelt, bewegte Züge, die roundabout bis 700 Meter lang sind mit den ganzen Waggons, wo die sich im Hafen auf den 300 Kilometer Schienen, die wir haben, lang bewegen. Und das alles mit Hilfe von Sensoren in den Straßenlampen. Das ist ja inzwischen auch salonfähige Technik. Das ist also keine Sonderanfertigung, sondern quasi von der Stange. Es gibt schon solche Anwendungen, Mülleimer melden, wenn sie voll sind. Da steht in der Stadt ein Laternenmast, unten ist also ein Abfalleimer dran. Und wenn er jetzt vernetzt ist, dann sagt er, ich bin jetzt voll. Das kann man ja detektieren. Und dann würde ich dieses Signal über die Leuchte dann in the Cloud schicken. Und dann würde man in irgendeiner Weise sagen, okay, oh, guck mal, hier, da sind die Mülleimer voll, müssen wir wieder hinfahren. Je nach Größe des Portemonnaies einer Kommune hat sie die freie Auswahl. Also ich mache ein gutes Beispiel. Eine Kommune wird mit vielen, vielen Kameras überwacht, in hoher Qualität natürlich. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, da sind 5000 Kameras installiert und ich muss das jetzt überwachen, dann sitze ich vor einer riesen Monitorwand, habe 5000 Monitore, muss mir also gleichzeitig angucken, wäre ich wahnsinnig. Das schaffe ich genau 5 Minuten, danach muss ich ausgewechselt werden und das schaffe ich gar nicht, weil ich bekloppt werde. Also die Kunst ist da, besteht ja darin, nur das Videobild zu sehen, wo jetzt gerade was passiert. Und jetzt stelle ich mir vor, ich gucke mit einer Kamera 300 Meter die Straße entlang, alle 30 Meter habe ich eine Leuchte. Und jetzt wird über diesen Sensor, Bewegung oder meinetwegen Geräuschsensor, wird detektiert, nach 150 Meter, da passiert irgendwas. Keine Ahnung, Schießerei oder Krawall. Und dann meldet diese Leuchte, hallo, hier ist Krawall, meldet das zu dem System der Kamerafirma. Und dann spielen die von den 5000 das eine Bild nach vorne für dieses Personal zum Überwachen, wo jetzt gerade Krawall stattfindet oder eine Schießerei stattfindet. Und das ist dann smart. Wenn das funktioniert, wird es schon mal die Personalprobleme des ehemaligen Polizeichefs aus Düsseldorf lösen. Im Hamburger Hafen hat man auch das ausprobiert. Die Sensoren funktionieren als Bewegungsmelder in unterschiedlicher technischer Ausprägung. Sie können Bewegungen registrieren über Infrarottechnologie, dass da irgendwas stattfindet. So haben wir das auch gemacht. Sie können Bewegung aber auch registrieren. Und da haben wir auch erste Erfahrungen gesammelt, über Kameraaufnahmen, die da stattfinden, wo man einfach mit einem Programm feststellen kann, ob ein Objekt irgendwie durch das Bild läuft. Das klingt alles schon sehr nach Hugh Martens Ideen, finden Sie nicht? Aber was fängt man jetzt an mit solchen Bildern, auf denen man ja niemanden erkennen kann? Das ist auch unendlich. Also kommt das Thema Big Data natürlich. Sammel, sammel, sammel. Ne? Das muss man natürlich auch ganz genau beobachten. Was macht man damit überhaupt? Ja, die Daten müssen erstmal gesammelt werden. Ich zeichne sie natürlich auch über den Tag hinweg auf. Und da habe ich nicht nur einen Lichtpunkt in der Stadt, sondern 10.000. Und wenn man sich das vorstellt, ich nehme alle 5 Minuten einen Messwert oder einmal in der Stunde. Und dann kann man sich ja schon vorstellen, wie viele Daten da so zusammenkommen. Und das muss natürlich alles prozessiert werden, also in einer Software aufbereitet werden, damit ich das visuell dann auch irgendwie mir darstellen kann oder eine Auswertung fahren kann, um dann auch Rückschlüsse zu führen. Oder ist Krawall, oder sind die Mülleimer voll, oder die Gullideckel schwappen über, oder Verkehrsstau, oder Parkleitsysteme, die dann auch etwas beitragen. Bei größeren Datenmengen erfolgt die Datenaufbereitung auf EDV-Anlagen, und zwar oft mit Hilfe statistischer Programmpakete, wie sie von EDV-Herstellern und Softwareentwicklern angeboten werden. Die Daten können mit Hilfe von speziellen Algorithmen zu allen möglichen Zwecken aufbereitet werden. Die wichtigsten Marketinganwendungen hierfür liegen im Bereich der Marktforschung zu Zwecken von Verhaltensprognosen und der Werbung. Um seinen städtischen Großkunden Komplettangebote von der Datengewinnung bis zur Verarbeitung machen zu können, kooperiert der Lampenproduzent Philips mit anderen Firmen. Zum Beispiel mit dem Softwarehersteller SAP mit Sitz in Walldorf. Da fahre ich jetzt hin. Habe ich natürlich vorher gegoogelt. SAP AG is a huge German company that creates and sells business software and solutions globally. Since the 1970s, the company grew big with business process automation. It has over 183,000 customers in more than 130 countries. Angeblich ist aus Walldorf im 19. Jahrhundert ein Herr in die USA emigriert, der dann in New York das berühmte Hotel Waldorf Astoria hochgezogen hat. Astoria war der Vorname seiner Frau. Den Waldorfsalat soll er auch erfunden haben. Ein blitzblankes Bilderbuchnest mit 15.000 Einwohnern. Die SAP ist der einzige Arbeitgeber. Die räumliche Nähe zu den Großstädten Heidelberg und Mannheim macht den Standort interessant. Das Schlüsselgeschäft der SAP ist die Verarbeitung von Datenmassen. Im Kern fast aller Smart City Initiativen steht immer das Thema Daten. Ich habe, egal ob das dann Straßenlampen sind oder andere Sensoren, ich habe Technologie, die generiert Daten, und diese Daten kann ich speichern und nutzen und kann sie nutzen in dem Sinne, dass ich sie auswerte, zusammenfüge mit anderen Daten, Korrelationen anschaue und gucke, was passiert, wenn ich das ändere. Und damit die Möglichkeit, aus diesen Daten Kenntnisse zu generieren. Das ist Martin Klein. Er ist bei der SAP zuständig für das Geschäft mit der öffentlichen Hand, also Behörden in Bund und Ländern wie der Polizei und kommunalen Unternehmen wie zum Beispiel Stadtwerken. Sehr, sehr oft sind heute in Städten diese Daten in einzelnen Systemen. Natürlich hat in allen Städten heute jede Abteilung irgendwo ihre eigene Planung. Und natürlich haben die Programme aufgelegt und natürlich haben die auch Computersysteme, die laufen und funktionieren. Aber sehr häufig sind eben die Daten nicht zusammen, sondern separat in verschiedenen Systemen. Und das führt dazu, dass ich eben nicht die Einblicke gewinnen kann, die ich bekomme, wenn ich die Daten aus verschiedenen Bereichen zusammenlege. Die SAP hat für die intelligente Nutzung von Daten eine neue Software entwickelt, die HANA-Plattform. HANA ist eine sogenannte In-Memory-Datenbank. Das heißt, Sie können große Datenmengen sowohl stichpunktartig anschauen, als auch über diese großen Datenmengen Analysen fahren und diese Daten auswerten. Sie generieren neue Einblicke. Das SAP-Verarbeitungssystem gehört tatsächlich zu den teuersten, die es gibt. Und nicht jede Stadt kann sich das leisten. Die Hamburg Port Authority arbeitet mit der HANA-Plattform, um die Bewegungsabläufe im Hafen zu kontrollieren. Wenn man sich das Ganze vorstellt, das Containerschiff kommt aus Los Angeles, läuft in Hamburg ein, dann muss ja der Container entladen werden und mit einem weiteren Transportmittel, dem Zug oder dem LKW, transportiert werden an einen Zielort. Beispielsweise München. Der LKW muss natürlich jetzt, wenn das Schiff an die Kaikante gekommen ist, zu dem Zeitpunkt da sein, wo unter den 16.000 Containern derjenige gegriffen wird, der für die Ladung nach München vorgesehen ist. Und das geschieht natürlich mit einem Algorithmus der Entladung. In dem LKW ist beispielsweise ein Smartphone installiert. Auf diesem Smartphone wird angezeigt, wann der LKW an der Kaikante sein muss, dass genau sein Container geladen wird. Wir benutzen die HANA-Plattform. Wir haben genau diese Prozesse, die ich jetzt gerade erzähle, dahingehend implementiert und haben die HANA-Plattform im Prinzip zur Modellierung der Abläufe genutzt, um das machen zu können. Und haben dafür auch vorgesehen, wenn der LKW nun beispielsweise zu schnell gefahren ist, dass er dann auf einem Parkplatz bei uns jetzt zwischengeparkt werden kann und dass er dafür natürlich eben eine Reservierung machen kann. Und dann wird er auf dem Parkplatz geleitet. Im Prinzip kriegt er einen Stellplatz, kriegt auf seine Display aber angezeigt, jetzt musst du so und so lange parken und zu der und der Uhrzeit wieder abfahren, damit du dann just in time an der Kaikante bist. Der Kern, das hat nicht nur etwas mit Smart Cities zu tun, ist die intelligente Nutzung von Daten. Sie können eben, wenn Sie das auswerten und Muster erkennen, nicht nur reagieren, sondern Sie können proaktiv handeln, damit gewisse Ereignisse gar nicht eintreten. Die Datenmengen, die ein Algorithmus benötigt, um einigermaßen solide Prognosen abgeben zu können, gehen gegen unendlich. Je mehr Daten, desto zuverlässiger die Aussagen. Dem Algorithmus kommt es natürlich entgegen, wenn er Daten, die anonym auf der Straße abgefischt werden, abgleichen kann mit Daten, die personifiziert durch die aktive Benutzung der verschiedenen Apps in den Lampen gewonnen werden. Der Zweck von Sammelei und Aufbereitung sind Voraussagen über zukünftige Ereignisse und Verhalten, um den Endnutzern der Daten die Möglichkeit zu geben, darauf Einfluss zu nehmen. Das Modell von Hugh Martin gibt diese Bedingung vor. Er beschreibt einen ganz normalen Ablauf vor einer Departure in dem Flughafen in Newark, wo dieses System ja installiert ist. Ich zitiere das mal als Pass pro Toto. It's early in the morning. As you're driving, you're wishing you had a cup of coffee. So you use the airport application on your phone and you say, you know, I'm really interested in a cup of coffee when I get there. You drive, as you get close to the airport, the application comes up and says what airline you're going to. You say United. It says, all right, great. Here is the number of spots that are available. Do you have a favorite level on the garage as you'd like to park? And it tells you where the parking spots are. The airport now knows you're there. We know because you've agreed to consent to give your information. So Starbucks now knows you're there, you're coming, you've ordered what you wanted. And so as you're going down into the airport itself, they know your coffee's going to be waiting for you when you get there. Klingt ein bisschen wie Schlaraffenland, wo einem die gebratenen Tauben in den Mund fliegen. Wenn die Airport Authority weiß, wer kommt, kann sie natürlich auch Leute fernhalten, die nicht willkommen sind. The number one application that everybody's interested in is security. So especially with the events that have occurred around ISIS and other terrorist events, security is the number one application. NetSense improves security with real-time information for immediate incident response, 24/7 from our real-time video analytics. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe noch nie so lange nach einem Parkplatz gesucht, selbst hier in Hannover, dass es mir das wert wäre, dafür meine Anonymität und meine Privatsphäre aufzugeben. Das ist Falk Garbsch. Er ist einer der Sprecher des Chaos Computer Club, ein Hacker. Für ihn ist das keine Beleidigung, sondern ein Kompliment. Nach der Hackerethik sind das Leute, die kreativ mit Technologie umgehen, Informationen frei zur Verfügung stellen und Technologien verwenden, um die Welt zu verbessern und Bildung zu ermöglichen. Das heißt natürlich, dass ich weiß, wie lange ein Parkplatz belegt ist, wann der Parkplatz angefahren wird. Und wenn ich das mit weiteren Daten aggregieren kann, dann weiß ich zum Beispiel, wann eine Person morgens immer losfährt oder welches Auto morgens immer losfährt, zu welcher Zeit und wann es abends wieder zurück ist. Sobald ich natürlich gucke, da ist ein Parkplatz frei, dann kann diese Kartenapplikation, was auch immer und von welchem Hersteller sie auch immer ist, wissen, dass ich gerade nach einem Parkplatz suche. Und da ist natürlich auch naheliegend, wenn dieser Parkplatz plötzlich belegt ist, dass ich die gerade angefahren habe und dass ich morgens wieder wegfahre. Also auch dieses Zusammenfassen von diesen Daten kann eigentlich schon gar nicht mehr so richtig anonym passieren. Das sind keine anonymen Daten mehr, das sind personenbezogene Daten dann. Selbst wenn ich meine Identität nicht preisgeben müsste für die Nutzung einer Parkplatz-App, können mit Algorithmen wie der SAP HANA-Plattform dabei Langzeitprofile erstellt werden, die Rückschlüsse auf Verhalten und auf Personen ermöglichen. Alle Stadtwerke, die Besitzer der Daten, geben die Verarbeitung an eine Datenbank in die Cloud, wie es Herr Wiesemann von der Firma Philips ausgedrückt hat, in Auftrag. Vielleicht leisten sich nicht alle eine so teure wie die HANA-Plattform von SAP, aber ohne Aufbereitung sind die Daten nichts wert. Naja, das, was man hat, ist ein ziemlich vollständiges Überwachungsnetz, wo man plötzlich nach Zeitpunkten und nach Bewegungen sehr, sehr viele kleine einzelne Events oder irgendwie zeitliche Abfolgen beobachten kann, dann aber diese in ein Gesamtbild zusammenfügen kann. Das heißt, man hat damit einen sehr detaillierten sensorischen Überblick über eine ganze Stadt. Je detaillierter diese Sensoren sind und je mehr Sensoren es gibt, desto schneller ist man bei dem Punkt, dass man nachvollziehen kann, um wen es sich da handelt und ähnliche Dinge. Irgendwie fühle ich mich bei dieser Erzählung unbehaglich. Ich habe noch die beiden Datenschützer im Ohr. Wie empfindlich ist denn eine ausführende Kommune gegenüber solchem Vorgang? Vom Umweltsystem bis Parkleitsystem werden da Daten erhoben und da wüsste ich einfach gerne, wie Sie prinzipiell dazu stehen, dass da Daten erhoben werden. Ja, also insgesamt denken wir, es ist gut, dass Daten erhoben werden. Sie werden ja auch zum Teil von Steuergeldern bezahlt, weil wir als Verwaltung dort bezahlt werden. Und dass diese Daten dann auch im Sinne der Bürgerinnen und Bürger genutzt werden, ist wünschenswert. Wir sind aber auch sehr daran interessiert, dass natürlich personenbezogene Daten nicht in die Öffentlichkeit oder als Open Data verwendet werden, damit die Kölnerinnen und Kölnerinnen auch geschützt werden, dass man keine Bewegungen nachverfolgen kann. So arbeiten wir mit Sensorik, um Parkplätze zu überwachen. Und da ist uns ganz wichtig, dass nicht einzelne Menschen, Nummern, Schilder oder so weiter identifiziert werden können, sondern einfach durch den Umfang dann gesehen wird, ob ein Parkplatz frei ist oder nicht. Barbara Mühlendick leitet die Koordinationsstelle Klimaschutz und die Initiative Smart City Cologne für die Stadtverwaltung Köln. Wenn Sie die nötige Anzahl von Daten haben und den richtigen Algorithmus, können Sie auf Personen rückschließen. Wie stehen Sie dazu? Ja, da versuchen wir natürlich, unsere Bürgerinnen und Bürger, soweit wir das können, zu schützen. Wir haben einen Datenschutzbeauftragten, der sich auch nach den neuesten Bundes- und EU-Regeln jetzt hier gerade bei der Verwaltung aufstellt und auch die gesamte Verwaltung informiert, wie wir unsere Kölnerinnen und Kölner stärker schützen können. Und bei dem Daten, die wir selber in Projekten erheben in Smart City, da ist das eine ganz intensive Diskussion. Das ist sozusagen ein Lernprozess, den wir gerade machen. Und wir sind auch davon abgekommen, dass wir sehr viele Daten offenstellen, sogar auf Open Data, damit sie der Kölner Stadtgesellschaft zur Verfügung stehen und auch vielleicht den kleinen IT-Companies, Start-ups hier dann dienen, um daraus neue Businessmodelle zu erstellen, sodass wir erstmal in einem sehr viel geschlosseneren Raum testen mit den Projektpartnern, welche Daten eigentlich sinnvoll genutzt werden können. Projektpartner von Köln für die Smart City und die Klimastraße sind laut Website der Stadt unter anderem die AGT International, ein Konkurrent der SAP in der Datenverarbeitung, das Fraunhofer Institut, tut sich mit Hilfe von Steuergeldern besonders in der Entwicklung von Algorithmen hervor und Tochterfirmen der Stadt, Rheinenergie und NetCologne. Das Internet wird von der NetCologne bereitgestellt. Das heißt, wenn Sie sich hier einloggen, dann kommen Sie auch auf die NetCologne-Seite, müssen kurz bestätigen, dass Sie keinen Schabernack mit dem Internet treiben und sind dann auch freigeschaltet. Kann man sich hier frei bewegen, von Laternenmast zu Laternenmast. Und man ist die ganze Zeit online, ja. Das ist wieder der Herr Remakli von der Rheinenergie, der Projektleiter der Klimastraße. Wer mit seinem Smartphone da langläuft von Mast zu Mast, ist nicht nur frei und permanent online, sondern auch permanent auf dem Schirm der Netzbetreiber und generiert Daten. Das System von U-Maten, wo es so konsequent umgesetzt wird, ist wirklich so simpel wie genial. Wenn es um die vernetzte Beleuchtung, insbesondere im Außenbereich geht, ist Köln statistisch führend in der Bundesrepublik. Also hier gibt es die meisten vernetzten Anlagen, die meisten smarten Anlagen, wie auch immer. Das ist Bernd Glaser. Er sitzt als Pressesprecher von Philips Lighting bei dem Gespräch mit dem Marketingmanager Gerd Wiesemann im Hamburger Nobelhotel dabei. Und der Lampenhändler muss es ja wissen, wer sein bester Kunde ist. Wo war denn das? Irgendwo in der Nähe von Bielefeld. Ich komme gleich drauf, egal. Da ist meines Wissens nach an den Laternenmasten, es steht unten eine Handynummer dran und dann kann ich dort mich einwählen und wenn ich jetzt also nach Hause fahre, dann rufe ich da vorher an und sage, mach mal Licht an und dann kann ich eben, oder eine SMS schicken und dann habe ich für 5 Minuten Licht und beleuchte dann meine Straße und fahre nach Hause und dann bin ich zu Hause, geht das Licht wieder runter, nicht aus, aber runter. Gleichzeitig hat natürlich der Mobilfunkbetreiber meine Handynummer zur Adresse. Der Philipsmann Wiesemann weiß, dass der Markt der vernetzten Straßenlaternen nahezu unbegrenzt ist. Also in Deutschland gibt es 10.000 Kommunen roundabout und Städte und Gemeinden. Von ganz kleinen 5.000 Einwohner bis Berlin 3,5, 3,4 Millionen Einwohner, alles vertreten. Und in dem Bereich haben wir, ich weiß nicht, wir sind ja in der Anfangsphase, ne? Wie viel sind das? 20, 30, 40 Gemeinden, die das einsetzen, sei es nun im Versuch als Pilotanlage, sei es nun großflächig, vielleicht sind es auch 50, so in der Größenordnung muss das ungefähr sein. U-Maten träumt ja von ca. 4 Milliarden Lampen weltweit. Smart Streetlights, Smart Cities, Smart Countries, Smart Rivers, Smart Everything. Unter dem Begriff Smart City subsumiert sich so einiges. Sammelbegriff von unterschiedlichen Akteuren in Politik, Wirtschaft, Verwaltung und Stadtplanung, um technologiebasierte Veränderungen und Innovationen in urbanen Räumen zusammenzufassen. Die hochentwickelte Smart City wird ein Internet of Things and Services sein, Die gesamte städtische Umgebung ist dabei mit Sensoren versehen, die sämtliche erfassten Daten auf einer Datenbank verfügbar machen. Eine permanente Interaktion zwischen Stadtbewohnern und der sie umgebenden Technologie wird entstehen. Die Stadtbewohner werden so Teil der technischen Infrastruktur einer Stadt sein. Und den Backbone, das Rückgrat für diese weltweite Installation, bilden die unschuldigen Straßenlampen. Die digitalisierten Städte haben sich zum Bundesverband Smart City zusammengeschlossen. Hamburg, Berlin, München, Köln gehören natürlich dazu, aber auch Karlsruhe und Göttingen, Trier und Oldenburg. Bisher 16 Städte und 4 Regionen wie Pellworm und Rheintal, Wertachtal und Frees. A lot of people think that Apple's idea for this was all about a better phone. Hugh Martin hält ein iPhone hoch und lacht jungenhaft verschmitzt. And it wasn't about a phone, it was about a platform where hundreds of thousands and now millions of applications could be developed that are going to change people's lives. Only one of the applications on here is a phone. So the idea of a platform is really, really critical. And if you talk to cities or if you talk to anyone who buys these sensory systems, many of them have unique uses or applications that they'd like to solve. And if you have to build a vertical application solution for every single one of these, it's never going to happen. So an application platform that has what's called an API with thousands of applications that make use of all this data that is gathered by one network, which is attached to the lighting, is extremely powerful. That's what we call a light sensory network. Das Smartphone sei auch nicht als Telefon erfunden worden, sondern als zentrales Operationsfeld für tausende von Anwendungen, erklärt Hugh Martin die städtische Zukunft fröhlich. Nur eine Applikation darauf sei ein Telefon. Genauso funktionierten die smarten Straßenlaternen. Nur eine der Apps sei die Beleuchtung. Die Städte hätten unterschiedliche Bedürfnisse für Applikationen, aber egal wie unterschiedlich in System und Funktion, alle wären in die Lampen integrierbar. Die Möglichkeiten des Lampennetzwerks als Schnittstelle für tausende Anwendungen, die Daten gleichzeitig generieren und auswerten können, seien potenziell unendlich viel größer als alle anderen Programme zur Datensammlung und Überwachung. Das ist sein Masterplan. Den Städten fehlt das Geld, sie müssen Energie sparen. Das können sie mit den LED-Fixtures. Gleichzeitig bauen sie kostenfrei damit das Rückgrat für die Vernetzung der Welt. Hugh Martin sieht sehr zufrieden aus. Gerade hat er seine Firma Sensity an das drittgrößte Telekommunikationsunternehmen der Welt, Verizon Communications Incorporated, verkauft. An der Nasdaq, der New Yorker Elektronikbörse, hat Sensity erst kurz vorher knappe 100 Millionen US-Dollar akquiriert. Cisco gehört zu den Investoren. Mit Cisco wiederum hat die Hamburg Port Authority eine Kooperation vereinbart. Ein Memorandum of Understanding haben wir mit der Firma Cisco geschlossen, um in der Stadt die Möglichkeiten aufzuzeigen, was Technologie von Cisco eigentlich machen kann. Im Hinblick auf die Technologien, die zum Einsatz kommen, im Hinblick auf die ganze Vernetzung und in die Einbindung dieser ganzen WLAN-Infrastruktur, da sind die Weltmarktführer mit. Und Cisco war natürlich sehr daran interessiert, an den Erfahrungen, die wir im Samen der Digitalisierung machen. Und wir waren natürlich sehr daran interessiert, zu sehen, welche Potenziale die Technologie bietet, die Cisco einsetzt. Die Hamburger haben halt mehr Geld als die Kölner, die das alles mit ihren Töchtern hinkriegen müssen. Der Hamburger Hafen ist das Versuchskaninchen von Cisco. Sie setzen etwas hin und dort wird es dann vor Ort in realen Abläufen und Zusammenhängen ausprobiert. Andere Firmen gehen weniger subtil vor. Bei Vodafone und Ericsson ist das eher so, dass man die Leuchtenmasten nutzt, um dort eben Mobilfunkantennen aufzubauen, damit man in großen Städten, wo es da viele tote Winkel gibt, einfach eine flächendeckende Mobilfunkabdeckung hat. Die Städte bekommen Geld von diesen Mobilfunkanbietern dafür, dass sie die Antennen dort auf die Masten montieren können, unter der Voraussetzung, dass sie sich natürlich weitere LED-Leuchten anschaffen. Das heißt also, auch hier gibt es einen Anreiz für die Städte. Das muss auch so sein, dass die Beleuchtung sich tatsächlich durchsetzt, die dann auch netzwerkfähig ist. Das ist der große Vorteil der LED-Beleuchtung. Einerseits haben wir die SIM-Karten drin, die übers Internet verbunden sind. Und dadurch, dass wir eine Internetverbundenheit haben, können diese Daten in Echtzeit auch miteinander kommunizieren, sich austauschen. Und das sieht man in der Welt des Internet der Dinge, dass heutzutage immer mehr Sachen miteinander vernetzt werden. Irgendwann ist unsere Katze vernetzt, irgendwann ist unser Toaster vernetzt. Wir merken schon, dass wir ab nächsten Jahr mehr Maschinen als Menschen vernetzen. Also dass heutzutage die Dinge miteinander reden können. Und dadurch kann man auch viel intelligentere Sachen dadurch fabrizieren und auf die Wege bringen, wie zum Beispiel Laternen, die dann sagen, ich glaube, ich möchte nicht mehr leuchten, ich muss ausgetauscht werden. Das ist die PR-Sprecherin des Mobilfunkanbieters Vodafone, Karen Altpeter. Sie weiß nicht, ob die Aussage von Bernd Glaser zur Bezuschussung von Kommunen zutrifft. Wir rufen deshalb einen Kollegen dazu, den wendigen Herrn Schneider. Er ist neben seinem Job bei Vodafone als Abteilungsleiter für die Geschäftsentwicklung im Public- und Health-Sektor gleichzeitig Vorstandsvorsitzender der digitalen Stadt Düsseldorf. Also vom Prinzip des Geschäftsführers der Vodafone, gerade auch in diesen Lichtmasten, wir sprachen eben drüber, ist natürlich ganz klar, dort, wo eine SIM-Karte verbaut ist, greift das klassische Datenübertragungsmodell. Und dadurch kann man natürlich Daten übertragen. Und insofern, glaube ich, haben wir in Zukunft einfach präzisere Daten und können über Daten, Drehscheiben ganz neue Services kreieren. Das Geschäftsmodell Vodafone ist natürlich gerade auch da, Daten von A nach B schnell zu übertragen. Wenn wir jetzt noch einen Ausblick geben in Richtung 5G, wo wir nahezu Realtime übertragen können, also Daten so schnell wie über das Nervennetz funktionieren, übers Netz unseres, dann haben wir natürlich ganz andere Möglichkeiten noch. Herr Schneider tätschelt aufmunternd meinen Arm. Also für uns zum einen natürlich da, wo wir in den Masten weitere SIM-Karten verbauen, unser klassisches Geschäft. Und im Partnerring kann man natürlich auch neue Geschäftsmodelle verbinden. Der klassische Mobilfunkmarkt ist irgendwo endlich. Wir haben 82 Millionen Bundesbürger. Das heißt, da laufen wir irgendwo eine Sättigung rein. Und eben diese Märkte, die IoT-Märkte, Maschinen sprechen mit Maschinen. Die SIM-Karte, das ist durch neue Geschäftsmodelle, wo wir dann arbeiten. Da sieht man ja schon, was man machen kann. Das sind für uns ja auch eben Research-Geschichten, wo wir mit Partnern zusammenarbeiten. Heute gedeihen Informationen im intelligenten Partnering. Und ich glaube, das ist das Asset. Man muss, ähnlich kennen Sie ja, man legt so 10 Eisen im Feuer und 2 holt man raus, die sind glühend heiß und schmiedet man dann auch zu 9. Ich bin erstaunt, dass der joviale Herr Schneider kein Beispiel aus der Küche wählt. Jedenfalls wollen weder seine junge Kollegin aus der PR-Abteilung noch er so richtig mit der Sprache heraus. Zur Aussage des Philips-Kollegen Glaser über die Bezuschussung von Kommunen weiß auch er nichts Erhellendes beizutragen. Aber was passiert nun mit den gewonnenen Daten? Was meinen die immer mit neue Geschäftsmodelle entwickeln? Eine Formulierung, die alle Gesprächspartner auf meine Frage gewählt haben. Holger Kahl und Christian Remakli in Köln, Sebastian Sachse in Hamburg, Martin Klein bei der SAP und jetzt auch noch Stefan Schneider bei Vodafone. Und auch noch viele andere Leute, die hier noch gar nicht zu Wort gekommen sind. Wenn die schon von sich aus sagen, dass sie weitere Geschäftsmodelle entwickeln, muss man natürlich die Frage stellen, was sind das für Geschäftsmodelle? Viele Geschäftsmodelle fallen mir nicht ein. Ja, irgendwie wird mit den Daten gehandelt und es gibt nicht viele, die wirklich großes Interesse daran haben, Daten für viel Geld zu kaufen. Das ist eigentlich vor allem der Werbebereich oder alle, die irgendwie Interesse an personenbezogene Daten haben. Sagt Falk Garbsch, der Hacker. Je feingranularer ich zum Beispiel diese Datensätze verkaufe, desto mehr sind sie wert. Und je feingranularer ich sie verkaufen kann, desto besser kann ich zum Beispiel personenbezogene Werbung schalten, die dann auf eine einzelne Person abzielt und genau auf diese Person optimiert ist. Zum Beispiel Werbung für einen Präsidentschaftskandidaten. Das ist das, was relevant ist, ist die Kombination aus verschiedenen Verhaltensmustern. Das ist dann ein Pool aus verschiedenen Attributen, die meiner Person zugeordnet werden und daraus wird die Werbung generiert. Und nicht nur auf das aktuelle Verhalten wird rekurriert, sondern es werden Prognosen über zu erwartendes Verhalten erstellt. Mit solchen Clustern arbeitet die Polizei oder sie möchte es gerne. Predictive Policing nennt sich das. Die Polizei, dein Freund und Hellseher. Der ehemalige Polizeipräsident von Düsseldorf möchte bitte seinen Ruhestand genießen. All seine Probleme sind gelöst oder werden es bald sein. Ganz automatisch. Durch die Systeme, die wir implementieren, um uns das Leben zu vereinfachen. Die Stadtwerker sagen mir nicht, welche Sensorik sie in welchen Lampen verbaut haben, um wo welche Daten zu generieren. Müssen sie auch nicht, es sind ja im Zweifelsfall keine personenbezogenen Daten. Also nochmal zurück zum Datenschutz. Denn nur dann kann der aktiv werden, wenn ein Bürger sich beobachtet fühlt und sich beschwert. An den LDI Nordrhein-Westfalen, Herrn Petersen, Köln, 28. März 2017. Sehr geehrte Damen und Herren, die Rheinenergie AG unterhält 86.500 Leuchten im Kölner Stadtgebiet, von denen 200 Leuchten in Pilotprojekten mit intelligenter LED-Technik ausgestattet und an ein Lichtmanagement angeschlossen worden sind. Die Leuchten verfügen über eine Steuerungseinheit mit SIM-Karte, die folgende Betriebsdaten aufzeichnet: Leistung, Verbrauch, Lichtstrom, Betriebsdauer. Diese Daten werden über GSM an einen Webclient der Rheinenergie übertragen und dort für verschiedene Zwecke genutzt. Zum Beispiel die Auswertung und Visualisierung der Betriebsdaten. Ein Verkauf dieser Daten an Dritte findet nicht statt. Mit freundlichen Grüßen, Sven Schäfer-Günther, Datenschutzbeauftragter der Rheinenergie AG. Helga Block, die Datenschutzbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen, stellt mir das Antwortschreiben auf meine offizielle Anfrage zur Verfügung. Von den riesigen Datenmengen und dem Überwachen der Parkplätze, von denen der Projektleiter Christian Remakli auf der Klimastraße in Köln geschwärmt hatte, schreibt der Datenschutzbeauftragte der Rheinenergie nichts. Klar, können Sie möglicherweise sich an weiteren Daten orientieren und dann auch durch Verkettung verschiedener Daten eine Personenidentifizierung herstellen, weil sie etwa über die Daten aus dem WLAN-Netz verfügen. Das ist in der Tat natürlich machbar und die Verkettbarkeit von Daten ist hier natürlich ein Problem. Der Hamburger Chefdatenschützer Johannes Kaspar reagiert auf meine Nachfrage geradezu unwirsch. Aber das ist gemessen an dem, was uns bevorsteht, ist das Lyrik. Schon um die bestehenden altherkömmlichen Videoanlagen aus dem 20. Jahrhundert auf ihre Rechtmäßigkeit zu überprüfen und die Überwacher zu überwachen, fehlt es ihm an Personal. Diese Not teilt er natürlich mit dem ehemaligen Polizeipräsidenten von Düsseldorf. Die Pläne gehen doch viel weiter. Wir sprechen doch heute vor dem Hintergrund auch der Gefährdung der inneren Sicherheit über eine wesentlich tiefgreifendere Möglichkeit, den öffentlichen Raum zu überwachen, mit Blick eben auf Gesichtserkennung. Die Pläne des Bundesinnenministers, der ja in der Tat auf diese neue Technologie hier setzt, auf Gesichtserkennung und dann entsprechende Möglichkeiten, eben Personen aus dem öffentlichen Raum zu detektieren, deren Daten man schon hat und die dann sozusagen im Referenzbereich überprüft werden, abgerufen werden, dann muss man schon in der Tat ganz andere Fragen und Befürchtungen haben. Dann geht es wirklich darum, verlieren wir die Kontrolle über sozusagen die Anonymität im öffentlichen Raum vollends? Haben wir eine Totalerfassung künftig an öffentlichen Plätzen, wo jeder im Visier von Kameras ist und im Hintergrund ein Abgleich mit Fahndungsdatenbanken dann passiert und in dem Moment eben auch Treffer anzeigt, wenn es möglicherweise Ähnlichkeiten gibt, weil eine hundertprozentige Treffsicherheit wird man dort nicht bekommen. Das sind Fragen, die wir klären müssen. Früher war die schönste Allegorie der Simulation jene Fabel, in der die Kartografen des Reiches eine so detaillierte Karte anfertigen, dass Karte und Territorium schließlich exakt zur Deckung kommen. Heutzutage funktioniert die Abstraktion nicht mehr nach dem Muster der Karte. Auch bezieht sich die Simulation nicht mehr auf ein Territorium oder auf eine Substanz. Vielmehr bedient sie sich verschiedener Modelle zur Generierung eines realen ohne Ursprung. Das Territorium ist der Karte nicht mehr vorgelagert, von nun an ist es umgekehrt. Die Karte ist dem Territorium vorgelagert, ja, es bringt sie hervor. Die Simulatoren von heute versuchen, das gesamte Reale mit ihren Simulationsmodellen zur Deckung zu bringen. Die entscheidende Dimension der Modelle ist die Verkleinerung. Ihre Produktion des Realen basiert auf verkleinerten Zellen, Matrizen, Erinnerungen, auf Befehlsmodellen. Und ausgehend davon lässt es sich unzählige Male reproduzieren. Es muss nicht mehr vernünftig sein, es ist nur noch operational. Die Präzision der Simulacra. Die Sensoren vermessen unsere Welt neu. Eine Transformation, wie Hugh Martin es in seinem Masterplan vorausgesehen hat. Sonne, Mond und Sterne oder auch Laternen können mehr als Licht. Ein Feature von Nora Bauer. Es sprachen Ulrike Schwab und Tim Korge. Technische Realisation Wolfgang Mertens. Regie Nora Bauer. Produktion Deutschlandradio Kultur 2017.